Schlachter, Beißer, Spion. Eine wahre Geschichte über Wahnsinn, Verstümmelung und unaussprechliche Gewalttaten. Von Ryan Green. Übersetzt von Tanja Lamper. Gelesen von Jakob Seel. Copyright 2023 bei Ryan Green. Produktionscopyright bei Ryan Green.